das Zyklon B, das war überdach gebaut, direkt massiv überdach, war das eine Bretterbude, eine ganz leichte Bretterbude. Wenn da was ist, da gab es nur eins, immer frische Luft. Hier oben drüber, das war ein ganz bretterbudenartiges, leichtes Gebäude. Ich habe mich jetzt schon Gedanken gemacht, wo war eigentlich der Eingang? Zyklon B, ein Produkt aus Dessau. Feature von Paul Kohl. Der Eingang war außen eine Drahtier. Und da kam, war ja nun leider Totenkopf dran, das Gift. Das ganze Komplex, was sie jetzt abreißen, das war die sogenannte Schlempeverjasung, Ofenhaus, Zyanstation und hier die Blausäure. Das entstand ja alles hier drinnen. Schlempe wurde doch verjast. Die Jase wurden in der Verjasung im Überhitzerhaus, standen lauter Überhitzer, die mit Steinkohle geheizt wurden. Und dort ging die ganze heiße Jase, die aus den Öfen kam, die ging jetzt. Und dort entwickelte sich aus der Jase durch die Schwefelsäure, entwickelte sich das Zyklon B, die sogenannte Blausäure, wenn man es so richtig bei Namen nennt und nicht ins Latein in Menschen verkohlen will, wenn Sie mich richtig verstehen. Und diese Blausäurepumpen, was hier die Verjasung war, wir können ja mal hier noch so ein Stückchen hier rumgehen. Und hier war jetzt die ganze Zyanstation, diese ganze Verjasung bis da drüber, hier drunter, hier liegen noch die Fixe von Schornstein. Den Schornstein haben sie weggerissen. Der Schornstein stand hier in der Richtung hier, wo da der Bau ungefähr steht. Der 84-jährige Karl Schmidt führt mich über das Gelände der ehemaligen Zuckerraffinerie in Dessau. Hier in dieser Fabrik wurde jenes Zyklon B hergestellt, mit dem Millionen von Menschen vergast wurden. Ich bin nach Dessau gekommen, um etwas über Zyklon B zu erfahren. Ein damals handelsübliches Desinfektionsmittel, verwendet zur Schädlingsbekämpfung. Und mit diesem Zyklon B hat man die Menschen ermordet, die die Nationalsozialisten als Schädlinge deklariert haben. Als Volksschädlinge. Also, da steht doch eine Normaldose. Hier, darin wurde das gefüllt, diese Blausäure, das B, Zyklon B. Wurde in solche, das kann ich genau beweisen, denn ich habe mir da öfter ein paar Deckel geholt. Zum Schlachten, weil sie doch keine kriegten, da haben sie das Dosen abgeschnitten und hat man neue Deckel, wenn man geschlachtet hat, dann konnten sie wieder zumachen. Einwandfrei, Zyklon B, wurde darin gefüllt. Da gab es nun ja kein Reden drüber. Bevor ich nach Dessau fuhr, habe ich in der Mitteldeutschen Zeitung Lokalteil Dessau zwei Anzeigen aufgegeben. Wer kann mir etwas über Zyklon B erzählen? Zwei Leser meldeten sich. Ein Mann, der nichts erzählen konnte oder wollte und bat, seinen Namen nicht zu nennen, und der Schlosser Karl Schmidt. Wissen Sie, ich habe so ja an die Pumpen arbeiten müssen. Ich habe an die Blausäurekasten reparieren müssen, Löcher zumachen. Das war, wie soll ich Ihnen sagen, oben auf dem Dach war das eine ganz leichte Bretterbude, viel schönes Licht und meistens im Sommer immer offen war. Und da standen die Apparatur, also drinnen waren die Füllapparate und die waren dann auch mit Schloss. Nur kurz, wo der Mann davor steht, hätte der so seine Bedienung machen können. Sonst war das alles so verschlossen. Ja, sonst ist es zu gefährlich. Wenn wir auf der Stelle ist da der Tod da. Auf der Stelle, also das ist ganz gefährliches Zeug ist das. Das wird doch in Dosen gefüllt und kommt dann in Kisten. Und da kommt dann das mit dem Fahrstuhl runter und wird, ja, in die Dosen. Alles in Dosen. Nur in Dosen. In Dessau gehe ich zur Anhaltischen Landesbücherei, Abteilung Wissenschaftliche Bibliothek, Sondersammlungen. Die Bibliothekarin hört von mir zum ersten Mal, dass hier jenes Zyklon B produziert wurde. Wir haben immer gelesen, das hat IG Farben in Westdeutschland gemacht, sagt sie. Im faschistischen Ausland. Sie blättert in Karteien und Katalogkästen, vergebens. Tut mir leid, sagt sie. Ich bin selbst überrascht, dass wir darüber nichts haben. Im Stadtarchiv schüttelt die Archivleiterin Ula Jablonowski den Kopf. Über Zyklon-B-Herstellung in Dessau haben wir gar nichts. Wir sind kein Betriebsarchiv, sondern ein Ratsarchiv und archivieren die Akten der Stadtverwaltung. Aber sie erinnert sich an eine Geschichte. Ich habe natürlich schon in früheren Jahrzehnten Gespräche geführt mit Angehörigen des Betriebes Gärungschemie zu einer Zeit, wo man also mehr oder weniger darüber gesprochen hat. Und mir ist verbindlich gesagt worden, dass diese Blechbehälter, in denen das Zyklon B geliefert wurde, aus Gründen der Ersparnis immer wieder zurück in den Betrieb gingen und dass es Betriebsangehörige gegeben hat, die gesehen haben, wie an diesen Dosen Haar und Blut klebten und dass sie sich darüber bestimmte Gedanken gemacht haben, dass das nur einen einzigen Schluss zuließ. Es sind aber darüber eigentlich keine weiteren Untersuchungen betrieben worden, was mich immer verwundert hat, dass der Betrieb selber nicht Untersuchungen angestellt hat. Ich gehe ein zweites Mal zum Restbetrieb des ehemaligen VEB Gärungschemie, des Nachfolgeunternehmens der Zuckerraffinerie in der Johann-Meyer-Straße. Zuerst hatte es geheißen, das Betriebsarchiv gäbe es nicht mehr. Nun heißt es, das Betriebsarchiv, in dem auch Akten der Zuckerraffinerie über Zyklon B lagern, gibt es doch. Alois Rindt, der Geschäftsführer des noch bestehenden Teilbetriebes der Gärungschemie, hält den Schlüssel in der Hand. Zugang kein Problem. Wir steigen in die Kellerräume hinab. Die Regale sind vollgestopft mit Dokumenten von der Firmengründung 1871 bis heute. Schon beim Vorbeigehen sehe ich Mappen mit der Aufschrift Zyklon B. Ich fange an zu arbeiten. Zitat aus Rudolf Höss, Kommandant in Auschwitz. Im Sommer 1941 wurde ich plötzlich zum Reichsführer SS Heinrich Himmler nach Berlin befohlen. Er eröffnete mir dem Sinne nach Folgendes. Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Die bestehenden Vernichtungsstellen im Osten sind nicht in der Lage, die beabsichtigten großen Aktionen durchzuführen. Ich habe daher Auschwitz dafür bestimmt, einmal wegen der günstigen verkehrstechnischen Lage und zweitens lässt sich das Gebiet dort leicht absperren und tarnen. Sie haben nun diese Aufgabe der Endlösung durchzuführen. Es ist eine harte und schwere Arbeit, die den Einsatz der ganzen Person erfordert, ohne Rücksicht auf etwa entstehende Schwierigkeiten. Nach Erhalt dieses schwerwiegenden Befehles fuhr ich sofort nach Auschwitz zurück. Kurze Zeit danach kam Eichmann zu mir nach Auschwitz und wir besprachen weiter die Durchführung der Vernichtung. Es käme nur Gas in Frage. Denn durch Erschießen die zu erwartenden Massen zu beseitigen, wäre eine zu große Belastung für die SS-Männer, die dies durchführen müssten. Das Konsortium hat noch immer nicht entschieden. Für die Zwischenzeit schlage ich Eva Kemmling, frühere kaufmännische Direktorin der Gärungschemie und jetzt bei der Nachfolgefirma, ein Interview vor. Sie ist einverstanden. Als ich eine Woche später zum vereinbarten Termin komme, erklärt sie mir, dass sie ohne Erlaubnis des Konsortiums keine Aussagen machen dürfe. Ich solle meine Fragen schriftlich einreichen. Bei der nächsten Sitzung werde das Konsortium prüfen. Eine Woche später darf Eva Kemmling reden. Es sind da Urkunden vorhanden, es ist Bildmaterial vorhanden, es sind die alten Folianten, wo man also die Buchführung vorgenommen hat in ihrem Originalbestand da. Es sind auch Unterlagen da über die Aktionäre. Es sind die Geschäftsberichte aus den einzelnen Jahren vorhanden, aus denen also auch ersichtlich ist, wie die Dessauer Zuckerraffinerie hier gearbeitet hat, mit welchem wirtschaftlichen Erfolg. Was mit diesem doch sehr umfänglichen Archiv geschieht, kann im Moment noch nicht fest ausgesagt werden. aber meines Erachtens wird es doch eine Überführung zur Firma Biomehl geben, die dann auch nicht nur das Archiv als solches übernimmt, sondern sich auch für die Aufbereitung der Materialien verantwortlich fühlen wird. Wir müssen feststellen, dass in den letzten Jahren sehr viele Betriebe und Einrichtungen ihre Tätigkeit eingestellt haben, dass die dort vorhandenen Materialien dem Altstoffhandel zugeführt wurden oder aber auf einer Deponie, Mülldeponie gelandet sind. Und das ist für jeden Historiker und Archivar eine bittere Sache. Da ich aus dem Archiv der ehemaligen Zuckerraffinerie in Dessau immer noch keine Informationen erhalten habe, fahre ich nach Göttingen. Dort, in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek, liegen Dokumente zur Anklageerhebung für die Nürnberger Prozesse. Darunter auch eine Übersicht über die Verflechtung deutscher Firmen bei der Zyklon-B-Herstellung. Die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung schloss 1936 einen neuen Gesellschaftervertrag. Danach waren an der DGESCH beteiligt IG Farben Frankfurt am Main zu 42,5%, die GUSA, die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt Frankfurt am Main, zu ebenfalls 42,5% und die TH Goldschmidt AG in Essen zu 15%. Den Vorsitz bei der DGESCH hatte der Generaldirektor der IG Bayer Leverkusen inne. Und den Stabilisator, der für den Erhalt der Wirksamkeit des Zyklon B sorgte, lieferte das IG Farbenwerk Uerdingen am Niederrhein. Der Geschäftsführer der DGESCH war Gerhard Peters, der bereits von 1924 bis 1928 in der Dessauer Zuckerraffinerie Betriebsleiter der Blausäurefabrikation war. Die Dessauer Werke für Zucker und Chemische Industrie AG waren also die Auftragnehmer der DGESCH und sorgten für den Vertrieb der Erzeugnisse. Diesen Dessauer Werken unterstand die fast 100%ige Tochtergesellschaft Dessauer Zuckerraffinerie GmbH, die für die Produktion der Erzeugnisse zuständig war. Die DGESCH lieferte die chemischen Materialien und die Verpackung. Und die Dessauer Zuckerraffinerie stellte die technische Apparatur zur Verfügung, das Personal und die Grundsubstanz Schlempe zur Herstellung von Blausäure. Also ich habe festgestellt und selbst mit eigenen Augen gesehen, dass die SS, das ist die Zyklopäne oder die SS, wofür heute SS-Zyklopäne? Also das ist das. Und da kann man heute vor gerade stehen, das hat man ja mit eigenen Augen gesehen. Nein, das war völlig unbekannt, das haben mir die Älteren mitgeteilt. Und wenn die da vom Lager rauskommen, dann ging das auf den Wagen. Ja, nach 45, nach dem Zusammenbruch, erstaunt, was damit passiert ist. Wenige wussten das sowieso, dass da überhaupt eine Abfüllung von Blausäure stattfindet. Der Dessauer Bürger, der ausdrücklich nicht genannt werden wollte. Das wusste selbst in der Vergasung in den Betrieb keiner, dass da was abgefüllt wird. Da hat sich denn keiner drum gekümmert. Das ist unbekannt, die Anwendung. Und das sind ja nur wenige Leute da oben in der eigentlichen Blausäurestation tätig gewesen. Na? Da sind ja nicht sehr viele Leute oben gewesen. Und die selber wussten das auch nicht. Funkspruch am 2.10.1942 vom Wirtschaftsverwaltungshauptamt Berlin an Konzentrationslager Auschwitz. Fahrtgenehmigung für einen 5-Tonnen-LKW mit Anhänger nach Dessau und zurück, zwecks Abholung von Materialien für die Judenumsiedlung, wird hiermit erteilt. Dem Kraftfahrer ist diese Fahrtgenehmigung mitzugeben. Warum ist dieses Thema Zyklon B totgeschwiegen worden in Dessau selbst? Ich meine, das hat ja sicher seine Ursachen. Das hat man ja sicher nicht umsonst gemacht. Und es gab bestimmt in den führenden Positionen der SED oder auch, was weiß ich, Stadtverwaltung, Menschen, die das gewusst haben. Mit der Geschichtsaufarbeitung hat sich, glaube ich, nie jemand beschäftigt. Eine Dessauer Bürgerin, die ebenfalls nicht genannt werden will. Das Verschweigen dieses Themas Zyklon B, es ist schwierig zu beantworten, diese Frage. Das hat sicher einen politisch-ideologischen Grund. In der DDR hat es also nie eine Publikation darüber gegeben, weil das in das politische Bild und die politische Orientierung nicht passte. Aus diesem Grunde werden diese Menschen auch sicher zu DDR-Zeiten nie selber dieses Thema angeschnitten haben. Wozu? Wozu? Es passte ja in das offizielle Bild auch gar nicht rein. Musik. In Göttingen finde ich die Geschäftsberichte der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung von 1942 bis 1945. Ich finde die Versandanzeigen der Zuckerraffinerie an den Degesch, die genauen Listen der monatlichen Lieferungen von Dessau an die einzelnen KZs. Ich finde auch Rechnungen der Degesch an ihre KZ-Kunden. Eine 500-Gramm-Büchse Zyklon B kostete 5 Reichsmark. Nach Kriegsende fanden einige Prozesse wegen Massentötungen mit Zyklon B statt. Der Geschäftsführer und Gesellschafter der Hauptvertretung Tesch und Stabenow, Bruno Tesch, und sein Prokurist Weinbacher wurden von einem britischen Militärgericht im März 1946 wegen Mithilfe zum Massenmord zum Tode verurteilt und durch den Strang hingerichtet. Der Geschäftsführer der Degesch und zugleich Geschäftsführer der zweiten Hauptvertretung, Heerdt und Lingler, war Gerhard Peters. Nach 7 Prozessen wurde Gerhard Peters vom Landgericht Frankfurt am Main von der Anklage wegen Beihilfe zum Massenmorden 1955 freigesprochen. Die Kosten der Verfahren übernahm die Staatskasse. Die Geschichte der Degesch und ihres Hauptproduktes Zyklon B zeigt, außer der Degesch selbst waren nicht nur die IG Farben, sondern vor allem auch die Degussa, die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, durch ihre Verflechtung mit der Degesch eine der wichtigsten Mitverantwortlichen für diese Massenmorde. Doch gegen die Degussa wurde nie Anklage erhoben. Hier, passen Sie auf, hier ist jetzt um die Ecke rum. Ich richte mich jetzt nur nach dem Pflaster hier. Alles andere ist für mich nicht maßgebend. So, wo wir hier jetzt stehen. Hier war ein Tier. Hier war das Tier. Und hier stand die SS mit den Waren. Hier standen sie. Und das habe ich so hier an der Mütze erkennen können, weil ich als Handwerker hierher kam mit meinen Kästen und musste hier hin. Der hatte jetzt einen Totenkopf an seiner Mütze. Also ja, genau, alles so eine große Kerle hier wie Hitler seine Meute. So kann ich Ihnen genau sagen. Hier holten die Zion. Hier war die Zionstation. Aber wir kommen hier nirgends mehr durch. Das ist ja die Ecke gewesen, die Zionstation. Die haben dann die Blausäure von oben geholt, wissen Sie, frisch aus der Station. Hier war ja Lager, was hier jetzt ist, das war eigentlich hier das Lager. Das ist ja nun, das sind nur noch, was Sie hier noch sehen, das sind noch die alten Tore. Da kam niemand dran. Hier hatten sie diese Dosen, wo das reingefüllt wurde. Das war das Lager, diese Dosen, diese Deckel. Alles, in allen Häusern war das hier. Das war hier drinnen. Da bin ich ja auch hingekommen, wenn irgendwas zu machen war. Da kam sonst niemand dran. Das war alles geschützt. Da kam niemand dran. Da sehen Sie noch so ein bisschen Hochbau da. Neben Schornstein links, das war die Raffinerie. Dort standen die Schleudern und da wurde dann der Zucker. Hier kriegten die Kollegen alle 14 Tage 5 Pfund Zucker für 1,25 Mark. Das kenne ich noch wie heute. Auch gegen die Dessauer Zuckerraffinerie wurde nie Anklage wegen Beihilfe zur Massentötung erhoben. Immerhin hat die Zuckerraffinerie jenes Zyklon B hergestellt, mit dem Millionen Menschen ermordet wurden. Alfred Güllemann war der technische Leiter der Schlempevergasung, also der Blausäureproduktion. Am 21. Februar 1948 sagte er in einer eidesstattlichen Erklärung aus: Im Frühjahr 1945, also zu einer Zeit, als Dessau schon von den Amerikanern besetzt war, habe ich einen Großteil meiner Akten im Laufe etlicher Tage, ich glaube im Mai oder Juni, in Anwesenheit von Dr. Pieper verbrannt. Sämtliche Aufträge und Versandanzeigen habe ich dabei mitverbrannt. Das war auf die ersten Nachrichten über die mit Zyklon B begangenen Verbrechen hin, um nicht mit hineingezogen zu werden. In meiner Aufregung habe ich die Sachen verbrannt. Was geschah mit Alfred Güllemann nach dem Kriege? Kam es zu einem Prozess? Wurde er verurteilt? Alfred Weise, nach dem Krieg ein Kollege von Alfred Güllemann. Der Güllemann, der wurde 1945, 46 verhaftet von der Roten Armee, also von der sowjetischen Armee. Ja. Weil er, der Leiter war dieser Abteilung, die das Zyklon B hergestellt hatte. Zu mir hatte gesagt, wissen Sie, Kollege Weise, ich habe doch da ja kein Interesse dran, ihr habt Menschen mit zu vergasen, sondern wir stellten das immer schon her, ja, bevor die Nazis kamen. Und wir haben weiterhin, und wir wollten gut produzieren, wir wollten verdienen, wir wollten unser Werk erhalten, das war denen seine Aufgabe. Aber die haben ihn eben verhaftet. Aber nicht lange, es waren nur ein paar Wochen, dann kam er wieder frei und durfte sofort wieder da drin arbeiten, also als Leiter, Diplomchemiker Güllemann. Ja? Ich blättere im Dessauer Telefonbuch und finde als einzige Eintragung Güllemann Charlotte. Ich rufe an. Es meldet sich eine Frauenstimme. Ich frage nach Alfred Güllemann. Sofort darauf die Frauenstimme heftig. Das war mein Mann, er ist 1957 gestorben. Ich stelle mich vor, will erklären, worum es geht. Doch so weit komme ich gar nicht. Darüber sage ich nichts, erwidert Frau Güllemann barsch. Lassen Sie Ihre dreisten Belästigungen. Damit legt sie auf, wie man eine Tür zuschlägt. Und wie war das mit Hermann Pieper, dem Betriebsleiter der Vergasung, in dessen Anwesenheit Alfred Güllemann die Zyklon B-Aufträge und Versandanzeigen verbrannt hat? Der Schriftsteller Hans-Joachim Specht. Ich weiß von Herrn Dr. Pieper, der war mal im Kulturbund in Dessau tätig, da habe ich ihn mal kennengelernt, dass er hat es mir persönlich gesagt, nicht wusste, wohin diese Sachen, die also luftdicht abgeschlossen waren, in Polen geschickt wurden. Er hat das damals, weil die Amerikaner waren ja zuerst in Dessau, er hat es dem amerikanischen zuständigen Kommandanten damals persönlich zu verstehen gegeben, ja. Dass er, also wie gesagt, nicht wusste, wohin es hat man ihm nie Wie gesagt. Konnte er nicht wissen, wohin sein produziertes Zyklon B geliefert wurde? Auf den Versandanzeigen, die er mithalf zu verbrennen und von denen ich einige in Göttingen fand, stand doch die Adresse Auschwitz. Außerdem, wenn er es nicht wusste, warum hatte er dann diese Unterlagen verbrannt? Nach dem Krieg wurde Hermann Pieper Forschungsdirektor des VEB Gärungschemie Dessau. Dr. Pieper, der lebt auch nicht mehr. Der war denn lange Zeit noch in Dessau Pilzsachverständiger. Der stand immer in der Zeitung, Dr. Pieper. Der war damals offiziell als Rentner nachher entlassen worden. Nun erhalte ich auch aus dem Betriebsarchiv der Gärungschemie durch Eva Kemmling Auskunft. Wirklich, sie hat sich viel Mühe gemacht. Je Anfrage erhalte ich die Angaben, die sie aus den Dokumenten notierte. Aber die Dokumente selbst darf ich nicht einsehen. 1948 wurden die Dessauer Werke für Zucker und Chemische Industrie AG und ihre Zuckerraffinerie enteignet und über mehrere Zwischenstufen 1950 in den volkseigenen Betrieb Gärungschemie Dessau umgewandelt. Nach der Vereinigung übernahm erst einmal die Treuhandanstalt den Betriebskomplex. Durch Management Buyout kauften 9 Firmen der Treuhand Betriebsteile ab und bildeten ein Konsortium. Darunter gründeten sich 3 Hauptkonsorten, ein Kraftwerk, eine Baumaschinenfirma und die Biomel, die biologische Melasseverarbeitung. Sie beginnen auf dem Gelände, auf dem einst die Zuckerraffinerie tätig war, neue Unternehmen zu errichten. Sie hörten Zyklon B, ein Produkt aus Dessau. Feature von Paul Kohl. Redaktion Holger Jackisch. Es sprachen Frank Höhnerbach, Petra Stuber, Thomas Stecher. Schnitt Holger Klimchen, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Walpurgis Brückner Kurt, Regie Wolfgang Rindfleisch. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 1993.